Und könnte demnach darauf hinweisen, dass sich die Schatzkarte womöglich im Giftschrank des Klosters befand. Oder noch immer befindet. Bob, hast du Mr. Patrick eigentlich gefragt, ob sich in der letzten Zeit sonst noch jemand nach den Büchern aus der Klosterbibliothek erkundigt hat? Außer dem Professor und mir. Ja, das habe ich, Justus. Aber darüber wusste er nichts. Jedoch sollen sich die Mönche im Kloster sehr darüber gefreut haben, als sie gehört haben, dass sich Barbaras Vater für die Sachen interessiert. Wie kamen Sie denn an diese Information? Ja, durch Mr. Patrick. Als er mitbekam, dass der Professor die Unterlagen für seine Forschungen ausgeliehen hat, hat er das zum Anlass genommen, den Mönchen mal wieder einen Besuch abzustatten. Er hat ihnen dann erzählt, dass vielleicht jahrhundertelang eine Schatzkarte zwischen ihren Büchern steckte, ohne dass es jemand wusste. Ach, und was wollte er mit dieser Aktion bezwecken? Ja, es hat ihm nach seinen Worten großen Spaß gemacht, da ein bisschen die Fantasie über die goldene Stadt anzuregen. Na, okay. Sei es drum. Aber wir müssen das Gespräch jetzt beenden. Gib Gas und beeil dich. Alles andere später. Bis dann. Okay, verstanden. Over. So. Na, jetzt hast du ihn aber abrupt abgewürgt, Justus. Verwundert dich das? Dort vorn ist der Eingangsbereich des Klosters. Daher sollten wir jede Vorsicht walten lassen, um bei unserer Ankunft kein Misstrauen zu erwecken. Kommt,